Kundgabe 2437. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.8.1942. Anzeichen für Naturereignis. Erwähnung Jesu auf Erden. Es ist keine Zufälligkeit, dass in der Natur sich die Anzeichen mehren, die auf einen Ausbruch der Elemente schließen lassen. Denn Gott sendet alle diese Anzeichen voraus, um die Menschen vorzubereiten auf ein außergewöhnliches Naturereignis, das plötzlich und unerwartet die Menschen überraschen wird und unvorstellbares Elend nach sich zieht. Es sollen die Menschen diese Anzeichen in Verbindung bringen mit seinem Wort. Denn es hat Jesus Christus dieser Zeit schon Erwähnung getan, als er auf Erden wandelte, weil er die Menschheit darauf hinweisen wollte, welche Folgen ihr Lebenswandel dereinst zeitigen würde. Und nun ist die Zeit nahe. Nun sollen die Menschen die Zeichen beachten, die das Ereignis ankündigen. Sie sollen nichts unbeachtet lassen, was vom Rahmen des Natürlichen abweicht. Gott kündet sich selbst, das heißt, seinen Eingriff in die bestehende Weltordnung an. Er will die Menschen nichts unvorbereitet erleben lassen, was geistigen Erfolg ihnen eintragen soll und kann, so ihnen der Zusammenhang aller Geschehen klargemacht wird. Und deshalb weiset Gott unentwegt auf die kommende Zeit hin. Und er gibt den Menschen Kenntnis, dass die Zeit gekommen ist, die den göttlichen Eingriff erfordert. Und nun liegt es jedem Menschen ob, wie er sich zu dieser Ankündigung stellt. So er glaubt, wird er sein Leben entsprechend einstellen. Er wird sich Gott verbinden und ihm sein Schicksal ergeben anheimstellen. Jene sind nicht in so großer Gefahr wie die Menschen, denen jeglicher Glaube an einen Eingriff mangelt. Diese werden auch nicht sich vorbereiten, sondern alle Hinweise und Ermahnungen werden ungehört an ihren Ohren verhallen. Und es wird für sie das Naturereignis furchtbar sein. Denn ein tiefer Glaube gibt dem Menschen die Zuversicht, dass Gott ihn schützet in jeder Gefahr. Doch der Glaubenslose wird ohne jeglichen Halt sein, so er nicht in letzter Stunde einen Herrn über sich erkennt und sich dessen Gnade empfiehlt. Gott sendet Vorboten lange Zeit zuvor schon, um die Menschheit zum Denken anzuregen. Und diese Vorzeichen sind von jedem Menschen zu erkennen, der erkennen will. Sie werden zum Denken anregen, weil sie nicht nur einmalig in Erscheinung treten, sondern sich noch oft und regelmäßig wiederholen, dass sie einem jeden Menschen auffallen müssen. Doch der Mensch macht sich zumeist seine Erklärung selbst und diese je nach seiner Einstellung zu Gott. So wie er alle diese Erscheinungen mit dem Willen Gottes in Zusammenhang bringt, beachtet er sie und zieht selbst dadurch einen Vorteil, weil er sich vorbereitet auf die kommende Zeit und dies für seine Seele von großem Erfolg ist. Was Gott verkündet hat in Wort und Schrift, das erfüllet sich unwiderruflich. Und nur der Zeitpunkt ist den Menschen noch ungewiss. Und darum sollen sie der Anzeichen achten, deren Gott Erwähnung getan hat. Und also werden sie wissen, dass die Erde vor großen Erschütterungen steht und dass der Menschheit dadurch unsagbar viel Leid beschieden ist. Und nun liegt es an ihm, sich so zu gestalten, dass er die kommende Zeit gefasst erwarten kann. Er soll ringen und bitten um starken Glauben, auf dass er nicht schwach werde angesichts des Vernichtungswerkes, das der Menschheit nun bevorsteht. Und Gott wird sich eines jeden annehmen, der seiner Worte achtet und bewusst den göttlichen Eingriff erwartet. Amen.